gestorben bin, quäl ich mich noch heute. Für den Medizinmann bin ich leichte Beute. Was das aber zu bieten hat, das pumpt er in mich rein. Ich brauch doch nur mal etwas Ruhe und dazu einen gelben Schein. Nun bekam ich also Schmerzmittel, so richtig guten Stoff für einen schlappen Zehner zu Zahlung zu einem Bombenkurs. Schon nach der ersten Pille, da waren die Schmerzen weg. Die Welt war rosarot, einfach alles schien perfekt. Am nächsten Tag, da waren die Schmerzen natürlich wieder da. Oben drauf gab's auch einen Ausschlag, na, das lief ja wunderbar. Den Leib golden weiß, schien das kaum zu interessieren. Neue Pille, neues Glück, sag zu wechseln mit Tieren. Immer diese Drogen sind gegen heftig. Gestorben, quäl ich mich noch heute. Für den Medizinmann bin ich leichte Beute. Was das aber zu bieten hat, das pumpt er in mich rein. Ich brauch doch nur mal etwas Ruhe und dazu gelben Schein. Meine Ruhe will ich! Dr. Mengele, hab ich nun aber genug. Im wahrsten Sinn des Wortes, scheiß auf das bisschen Blut. Ich bleibe optimistisch und seh das nicht zu eng. Ich bin mir ein Mann mit den Tieren, fliegt es jetzt nicht mehr so streng. Ich geh stark davon aus, es könnte auch schlimmer sein. Was von dem Abenteuer bleibt, sind die Schmerzen im Bein. Schönen Jarten.